bete an den Sprachen, bete an dem Geist. Oh, er ist unsere Nummer eins. Er ist unsere Nummer eins. Ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Komm, streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus nach seiner Liebe, streck dich aus nach ihm. Er will durchbrechen in deinem Leben, seine Liebe will durchbrechen in deinem Leben. Wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber wird nicht enttäuscht werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja. Wir haben es am Anfang gehört, alles vermagst du durch die Liebe Gottes in dir. In seiner Liebe bist du mehr als ein Überwinder. Halleluja. Halleluja. Und ich glaube, dass Gott gerade jetzt am Anfang dieses Jahres wirklich seine Liebe ganz neu ausgießen möchte in einige Herzen hier und auch über Livestream. Einige, die vielleicht gerade durch Bedrängnis gegangen sind oder durch Bedrängnis gehen. Einige, die einfach wirklich diese Stärkung brauchen in ihrer Hoffnung, in ihrer Vision, in ihrer Erwartung auch für das Jahr 2026. Weil es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist, die dir die Stärke gibt, voranzugehen, die dir die Stärke gibt, durchzugehen, die dir die Stärke gibt, mehr als ein Überwinder zu sein. Und ich glaube wirklich, dass der Vater in seiner Liebe seine Stärke der Liebe ganz neu ausgießen möchte in einige hier heute Morgen. Und wenn du einfach spürst in deinem Herzen, wenn du diesen Zug spürst, jawohl, ich glaube, dass der Vater ganz neu seine Liebe in mich ausgießen möchte, dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne, komm ganz schnell vor die Bühne, Halleluja, vielleicht gehst du durch Bedrängnisse, komm ganz nach vorne, Halleluja, vielleicht gehst du gerade durch Bedrängnisse, vielleicht gehst du gerade durch schwierige Zeiten, aber die Bibel sagt, deine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist. Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute an diesem Anfang dieses neuen Jahres, Herr, dass du einigen hier wirklich ganz neu deine Liebe ausgießt in ihre Herzen. Herr, neue Kraft, Herr, die fließt aus deiner Liebe, Herr. Neue Kraft, Herr, die fließt aus dem Zentrum deines Herzens für uns, Herr. Aus dem Zentrum der Herrlichkeit. Als Johannes sah in das Zentrum der Herrlichkeit, er sah hinein in das Zentrum der Herrlichkeit und er sagt, inmitten des Thrones, inmitten des Zentrums, inmitten der vier lebendigen Wesen, inmitten der 24 Ältesten sah ich ein Lamm wie geschlachtet. Halleluja. Und dieses Lamm ist der ultimative, perfekte Ausdruck der Liebe des Vaters zu dir. Aus dem Lamm heraus fließt diese Liebe. Er wurde zum Lamm für dich, damit du zu einem Löwen werden könntest hier in dieser Welt, in ihm. Halleluja, damit du siegreich durch dieses Leben gehen kannst, damit du siegreich leben kannst. Halleluja, wurde er zum Lamm. Und diese Liebe, die fließt aus dem Lamm, sie gibt dir die Stärke. Sie gibt dir die Stärke, um mehr als ein Überwinder zu sein. Und ich glaube, dass hier heute Morgen wirklich der Vater einigen wirklich ganz neu diese Stärke geben möchte, die fließt aus dem Lamm. Oh, betet einfach in Sprachen, betet im Geist. Oh, oh. Aus dem Zentrum der Herrlichkeit fließt der Strom. Oh, der Strom der Liebe des Vaters. Oh, der Strom der Liebe des Vaters. Der uns Erfüllung gibt, der uns neue Kraft gibt. Aus dem Zentrum der Herrlichkeit fließt der Strom. Oh, der uns neue Kraft gibt. Oh, Vater, danke. Oh, danke für dein Leben. Seine Liebe, richtet euren Blick auf das Lamm. Oh, in Jesu Namen, neue Kraft, neue Stärke von dir. Einige haben jetzt wirklich eine tiefe Begegnung mit der Liebe des Vaters. Halleluja. Eine tiefe Berührung vom Herzen des Vaters. Oh, er liebt dich. Er ist mit dir. Seine Gunst ist auf dir. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, Halleluja. Wer möchte noch tiefer berührt werden mit dieser Kraft seiner Liebe? Gerade jetzt streck einfach deine Hand aus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Vater, für Begegnung mit dir gerade jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Halleluja, Halleluja. Oh, oh, oh. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Jesus. Halleluja, Halleluja. Sabine, komm her. Ja, Halleluja. Danke, Vater. Oh. Füll sie, Vater. Füll sie, füll sie, füll sie, füll sie. Oh, neu mit der Liebe des Vaters. Danke, Vater, danke, Vater. Oh, oh. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Für frische Begegnung mit dir, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Kraft für dieses Jahr. Kraft. Kraft durchzugehen. Kraft durchzugehen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, oh, oh. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja. Oh, füll, füll, füll. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Herr, füll uns, füll uns, füll uns ganz neu. Komm, lass dich füllen, lass dich einfach füllen von ihm. Oh, lass dich füllen von ihm. Lass dich füllen von ihm. Oh, lass dich füllen von ihm, lass dich füllen von ihm. Oh, lass dich füllen von ihm, oh, füllen von ihm, füllen von ihm. Lass dich füllen von ihm. Oh, danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Halleluja, deine Kraft ist hier. Halleluja. Alle von unserem Gebetsteam, jeder, der von unserem Gebetsteam hier ist und du hast selber schon empfangen, was du brauchst, einfach beginnt einfach Hände aufzulegen. Da sind noch viele, die einfach diese Füllung mit der Liebe des Vaters heute an diesem Beginn dieses Jahres wollen. Es ist wichtig, einfach zu verstehen, manche haben ganz tiefe Erfahrungen mit Gott, dann lass es einfach zu. Dann bleib einfach da, wo du bist, wenn du auf dem Boden liegst. Bleib einfach liegen, wenn du eine Offenbarung, eine Begegnung hast mit Gott. Wo auch immer du bist, lass einfach das zu, dass er tief an dir wirkt. Bei anderen ist vielleicht zunächst einfach das eigentliche Erlebnis nicht so stark, aber Gott platziert einen Samen seiner Liebe in dich hinein, der sich entfalten wird in diesen nächsten Wochen und Monaten. Halleluja. Ein Same seiner Liebe. Oh, ein Same seiner Liebe, die dich stärker macht als alles andere. Danke, Vater, danke, Vater. In ihm sind wir mehr als Überwinder. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Füll, Heiliger Geist. Yes. Ja, lass dich einfach füllen. Die Handauflegung ist nur der Kontaktpunkt. Aber es kommt auch gar nicht auf die Handauflegung nur an, sondern du kannst Gott begegnen, da wo du bist, in dem Moment, wo du da bist. Du kannst ihm begegnen. Schau einfach auf ihn. Schau nicht auf Menschen, sondern schau auf ihn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, ja, fall auf sie gerade jetzt mit einem neuen Mantel, Herr, deiner Gunst, Herr. Oh, deiner Gunst, Vater, in Jesu Namen. Halleluja, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Gott sagt, ich tue Neues, ich tue ja. Neues in dir, ja. Ich tue Neues in deinem Herzen, in deinem Herzen. Lass das Alte los und ich wasche danke, dich. Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Meine Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Meine Liebe. Danke, Vater. Yes, Lord. Touch. Danke, Jesus. Oh, danke. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, wem wurde noch nicht die Hand aufgelegt und du möchtest, du hast dich gerade jetzt positioniert für diese Begegnung. Halleluja, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Oh, touch, oh, touch him, Lord. Oh, oh, oh. Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Streck deine Hand aus, wenn du noch Handauflegung möchtest, einfach in dieser Sache. Streck deine Hand aus, da hinten ist noch jemand. Oh, more Lord. More Lord. Jesus. Oh, Jesus. Wo ist noch jemand, der noch Handauflegung braucht? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Glory. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns eintauchst, Herr. Herr, in deine Liebe, Herr. Dass du uns eintauchst in deine Fülle, Herr. Dass du uns einweichst, Herr. Herr, dass du uns deine Kraft gibst, Herr, aus der Fülle deiner Liebe heraus. Halleluja. Halleluja. Wer hat noch nicht empfangen und möchte noch Handauflegung, da sind noch Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Komm ein bisschen näher her. Halleluja. Bleib. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Füll sie. Oh, füll sie. Oh, füll sie. Oh, füll sie. Heilige. Oh. Oh, der Strom Gottes fließt von seinem Thron. Oh, der Strom Gottes fließt von seinem Thron. Oh ja, positioniere diesen Samen deiner Liebe ganz tief in unseren Herzen. Oh, gerade jetzt, in ihm, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Auch wenn du über Livestream zuschaust, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Leg einfach deine Hand auf den Bildschirm oder an den Bildschirm oder in Richtung den Bildschirm. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, sei gefüllt mit der Liebe des Vaters. Und in dem Namen Jesu Christi setze ich jetzt eine tiefe, neue Begegnung mit der Liebe des Vaters frei, die in dir die Kraft bewirkt, durch dieses kommende Jahr zu gehen, durchzugehen, mehr als Überwinder zu sein, im Frieden zu gehen, im Frieden zu gehen. In Jesu Namen, Vater, wir danken dir, Herr, wir danken dir für deine Liebe. Halleluja, wer hat noch nicht? Dann streck einfach noch deine Hand aus. Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, füll ihn mit deiner Liebe. Oh, lass ihn deine Liebe zu ihm sehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja, halleluja, halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, ja, na, na, na, na, na. Der Herr sagt, ich liebe dich. Und das ist meine Kraft der Heilung, die durch dich jetzt gerade durchgeht. Das ist ein Strom der Heilung, der durch dich fließt, gerade jetzt, in dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus, gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Oh, ein Strom der Heilung durch deinen ganzen Körper, durch deine Seele. Ein Strom der Heilung. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jesus, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Seine Liebe ist hier, auch über Livestream kannst du das spüren. Oh, das ist der Wind des Geistes. Weißt du, das brauchst du. Das brauchst du immer wieder neu, weißt du? Gott initiiert Begegnungen, aber es ist wichtig, dass du kontinuierlich aus diesen Begegnungen lebst und dass du in dieser Liebe bleibst. Weil das Wort Gottes sagt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und ich glaube, nichts wird so wichtig sein in diesem kommenden Jahr, wie dass wir alle bleiben in seiner Liebe, dass wir fest verwurzelt bleiben in seiner Liebe. Bei allen Unruhen in der Welt, die zunehmen, bei allen Erschütterungen, die um uns her passieren, dass wir bleiben in der Liebe, bei allem, was uns hochschießen will, beschäftigen will, in Unruhe versetzen will, dass wir bleiben in seiner Liebe. Oh, bleiben in seiner Liebe. Bleiben in seiner Liebe. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Oh. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Während du jetzt zum Platz gehst, drück einfach nochmal jemand ganz fest und sag zu ihm, die Liebe Gottes ist in dir. Und hab einfach eine Sekunde, wo du wirklich diese Liebe austauschst auch. Ja, die Liebe fließt durch dich zu deinem Nächsten und von deinem Nächsten zu dir. Also, du sagst ihm einfach, hey, die Liebe Gottes ist in dir. Und du lässt diese Liebe fließen und du tauschst diese Liebe aus und diese Liebe stärkt dich und diese Liebe gibt dir Kraft. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Gottesdienst, dem ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Freuen uns, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen auch jeder, der über Livestream zuschaut. Es ist wunderbar, dass ihr dabei seid. Preist den Herrn, Gott möchte zu uns sprechen zu Beginn dieses Jahres. Und heute möchte er sein spezielles Wort zu uns sagen durch unseren wunderbaren Pastor Christian. Halleluja. Geben wir ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr so richtig durchspült worden mit der Liebe, ja, und eingehüllt? Also ich finde das immer wow. Da könnte man so ein paar Stunden drin verbringen. Ja, ich möchte einfach auch mal neues Jahr mit 2026 anfangen. Ich habe Gott so gefragt, 2026, was ist los? Und ich habe eigentlich nur ein Wort gehört. Aber das Wort hat schon einiges gesagt. Rütteln. Ja, es rüttelt noch mal so ein bisschen in dieser Welt. Es rüttelt schon 2025, es rüttelt auch schon davor. Aber ich glaube einfach, das Rütteln wird noch ein bisschen zunehmen in dieser Welt. Und gleichzeitig aber auch ist es diese Herrlichkeit, die zunehmen wird. Ja, es ist einmal das Rütteln, die Wirtschaft, es ist einmal das Rütteln, sicherlich auch Beziehungen, es ist einmal das Rütteln, dass die Liebe an sich wahrscheinlich immer mehr erkaltet. Da muss ich nicht so ein großer Prophet sein, das steht im Wort. Ne? Aber es steht auch im Wort, dass die Herrlichkeit zunimmt. Und das glaube ich ganz, ganz, ganz stark auch für 2026, dass Gott den Leib wirklich mit seiner Herrlichkeit noch mehr erfüllen möchte. Dass Gott jeden Einzelnen von uns, wie wir hier sitzen, ja, und auch auf der ganzen Welt, diejenigen, die hungrig sind, diejenigen, die den Fokus halten auf Jesus, ich glaube, Zeichen und Wunder wird zu unserem Alltag gehören, ja. Es ist nicht mehr auszuschließen, dass Zeichen und Wunder nicht mehr zu Christen gehören, ja. Es gehört einfach zusammen. Wenn wir die Apostelgeschichte angucken, Zeichen und Wunder waren Alltag. Und so glaube ich auch einfach, dass Zeichen und Wunder auch bei uns immer mehr und mehr zunehmen werden. In einer Welt, wo es rütteln wird. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass unser Fokus der richtige ist. Ich habe die Predigt von letzten Sonntag von unserem Pastor nachgeschaut, ja, und dann dachte ich mir, naja, irgendwie bin ich da gleich, deswegen gehe ich gar nicht mehr so tief drauf ein, ja. Er hat letztendlich schon alles auch gesagt, dass die Herrlichkeit zunehmen wird und so weiter und so fort. Ich möchte heute wirklich wieder so ein bisschen mehr auf den Fokus auch nochmal eingehen, dass wir den Fokus auch halten. Und da möchte ich einfach mal starten in Römer 8, 28 bis 29. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Es fängt an, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Wer Gott liebt, hier sehen wir wieder, und da sind wir auch heute schon wieder voll eingestiegen, ja, in diese Liebe. Das Fundament von Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ja, du kannst nicht Christ sein, ohne diese Liebe letztendlich zu erfahren und weiterzugeben, weil dann kannst du nichts weitergeben, weil Gott ist Liebe. Ja? Also wenn du Gott weitergeben möchtest, wenn du Jesus weitergeben möchtest in diese Welt hinaus, dann geht es nur durch Liebe. Weil wenn du Jesus durch Gewalt, durch Hass in diese Welt reinbringen willst, dann ist es der verkehrte Geist. Es geht gar nicht. Deswegen, das Fundament ist Liebe. Das Fundament ist diese Beziehung. Und ich glaube, auch für 2026 ist es für uns extrem wichtig, in dieser Beziehung zu bleiben. Es geht nichts außerhalb dieser Beziehung. Nichts. Du brauchst diese Beziehung zum Herrn. Du brauchst diese Beziehung nicht nur eine Minute am Tag, sondern du brauchst diese Beziehung. Es ist dein Leben, es ist letztendlich diese Blase um dich herum, dieser Bubble um dich herum, der Herrlichkeit. Du brauchst diese Füllung von Gott. Du brauchst diese Füllung um dich herum, um letztendlich in diese Welt hinauszugehen und es weitergeben zu können. Ja? Genau, also das ist das Erste, letztendlich aus dieser Liebe heraus. Ja, und das, alles, was ich heute sage, ist immer aus dieser Liebe heraus. Vergesst es nie, es ist immer dieses Fundament letztendlich. Genau. Es steht weiter, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Auch das ist in dieser Zeit, glaube ich, ganz wichtig und ich glaube, es ist auch für 2026 ganz wichtig. Es wird rütteln, ja. Es wird in verschiedenen Bereichen rütteln und ja, so Art Erdbeben geben. Erdbeben meine ich jetzt, kann auch natürlich sein, aber Erdbeben einfach in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, ja. Aber wenn wir den Fokus haben, Gott ist für uns, Gott ist mit uns und alles, was letztendlich passiert, dient zu meinem Besten, dann kannst du gelassen reingehen. Ja, wenn du den Fokus auf das Schlechte hältst, dann wird's schwierig. Ja, dann wird's schwierig. Und die Welt versucht dir immer wieder zu sagen, alles ist negativ. Ja, wenn du die Nachrichten anguckst und so weiter und so fort, versucht dir die Welt immer zu sagen, alles ist negativ. Aber ich sag dir, alles, was letztendlich passiert, dient dir zum Guten. Ja, es wird dir nicht zum Schlechten dienen. Und deswegen möchte ich einfach für eine kleine Challenge euch ermutigen für 2026. Versucht einfach mal, auch wenn negative Gedanken auf euch einströmen, ja, die Wirtschaft geht runter. Oh, meiner Firma geht schlecht. Ich sag dir, es gibt immer wieder, auch in schlechten Dingen, gibt es Möglichkeiten, um wieder hochzusteigen. Wir haben nur ab und an den falschen Blick. Ja, wenn wir im Alten Testament angucken, Abraham, Isaak und so weiter, da war auch Hungersnot und so weiter, ja, aber was ist passiert? Diejenigen, die Gott lieben, die sind hochgestiegen in diesem Moment. In jeder Schwierigkeit gibt es auch Möglichkeiten, ja, auch bei uns letztendlich in der Firma kannst du auch sagen, oh ja, denen geht schlecht, denen geht schlecht, denen geht schlecht. Ich sag dir, wenn du den richtigen Blick hast, ja, dann siehst du die Möglichkeiten letztendlich wieder und da gilt es reinzugehen. Wenn du nur immer das Negative siehst, dann hast du einen Deckel vor deinen Augen, dann hast du eine Scheuklappen und du denkst immer, oh, alles ist schlecht, da komme ich nicht mehr raus und der Strudel geht immer weiter nach unten. Ne, änder deinen Blick, seh aus Gottes Blickwinkel. Gott gibt dir Möglichkeiten. Gott schenkt dir Möglichkeiten, um auch in diesem Moment hochzusteigen und ein Licht zu sein und zu sagen, hey, ich kenne jemanden, ja, der ist für mich und der ist auch für dich. Willst du ihn annehmen? Es ist Jesus. Ja. Deswegen, also ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig für die nächste Zeit, ich glaube nicht nur das nächste Jahr, einfach da den Fokus drauf zu halten. Es gibt vieles Negative und es wird noch viel mehr Negatives, denke ich, auch geben auf dieser Welt. Aber du und ich, wir machen den Unterschied, indem wir uns immer noch freuen, indem wir uns immer noch mit der Liebe rausgehen, indem wir immer noch Licht sind, indem wir immer noch optimistisch sind und sagen, hey, es gibt jemanden, der ist größer und stärker als jedes Negative in dieser Welt und das ist Jesus. Genau, es geht ja dann weiter in dem Bibelvers, ja, diejenigen, die Gott auserwählt hat, dann fragt sich der eine oder andere, oh, auserwählt, ja, bin ich da überhaupt dabei? Gibt es schon wieder eine Elite, wo ich wieder nicht dabei bin? Ich sag dir, ja, es gibt eine Elite schon wieder, ja, und diese Elite nennt sich Königskinder, Kinder Gottes, ja. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann gehörst du automatisch zu dieser Elite, ja, kannst dich heute brüsten und sagen, hey, ich gehöre dazu. Weil Jesus ist die Eintrittskarte dazu. Also es gibt hier in diesem Text, manche interpretieren diesen Text irgendwie komisch, indem sie sagen, es gibt jemanden, ja, und ich gehöre zu den Auserwählten und die anderen nicht. Nein, Gott spricht hier von denjenigen, die er auserwählt hat, die Jesus Christus angenommen haben. Ja, also wenn du Jesus Christus angenommen hast in dein Leben, ihn zu deinem Herrn gemacht hast, dann gehörst du dazu. Und da heißt es, ja, dass dir alle Dinge zum Guten dienen. Also, nicht ausschließen. Genau, der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, lesen wir hier nochmal. Wenn Gott nämlich auserwählt hat, der hat ihn nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Eine andere Übersetzung aus der Luther, da heißt es, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes. Wir sollen Jesus nicht nur ähnlich sein, wir sollen ihm gleich sein hier auf dieser Welt. So wie er ist, sind auch wir hier in dieser Welt. Und ich glaube, der Punkt ist noch nicht ganz im Christentum angekommen, zumindest nicht bei allen, ja, dass wir wirklich Jesus gleich sein sollen. Oh ja, und dann kommt wieder die Demut und dann, oh ja, können wir doch nicht. Du bist Jesus nicht überstellt, ja, du bist nicht Gott. Okay, alles gut, will ich auch nicht behaupten, ja. Aber du hast die gleichen Möglichkeiten, wie Jesus hier auf dieser Welt hatte, die sind auch in dir. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die gleiche Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, hat Jesus gesagt, habe ich ihnen gegeben. Du bist ausgerüstet mit allem, was du brauchst hier auf dieser Welt. Ja, du machst nicht das Erlösungswerk für die gesamte Menschheit. Das ist nicht dein Auftrag. Jeder von uns hat einen anderen Auftrag. Das war der Auftrag von Jesus und er war der Erste unter vielen. Und trotzdem hast du die Möglichkeiten, die Jesus hat, hier auf dieser Welt zu wandeln. Du hast die Möglichkeiten, Menschen die Hände aufzulegen und sie werden gesund. Du hast die Möglichkeiten, zu Dämonen zu sprechen und sie fahren aus. Du hast die Möglichkeiten, Tote aufzuerwecken. Du hast die Möglichkeit, Liebe weiterzugeben. Du hast alle Möglichkeiten, genau so wie Jesus. Ja? Und Gott sagt hier in seinem Wort, wir sollen Jesus gleich sein. Es ist eine falsche Demut zu sagen, oh, ich kann, Jesus ist so und ich bin der arme Wurm und so weiter und so fort. Ja, Jesus hat dich errettet. Ohne ihn wären wir verloren. Keine Frage. Aber jetzt sind wir an Jesus statt hier auf dieser Welt und gehen mit dieser Liebe, weil er in uns lebt, ja? Er ist in uns, ja? Du bist an seiner Stadt hier auf dieser Welt und diese Liebe muss raus, ja? Der Himmel muss auf die Erde. Das ist das, was Gott möchte. Amen. Und wie geschieht das Ganze? Aus der Beziehung heraus, aus der Beziehung mit ihm. Wenn du dein eigenes Ding machst, sage ich dir, wird das nichts. Falscher Geist, ja, bist du irgendwo falsch abgebogen. Immer aus ihm heraus. Genau. Wir sind an seiner Stadt hier. Und wenn wir an seiner Stadt hier sind, dann ist mein Lieblingsthema in letzter Zeit immer der wichtige Punkt, auch unsere Identität, wie sehen wir uns? Ja, ich möchte gar nicht mehr so lange darauf eingehen, ich bin schon die letzten paar Mal ganz öfters darauf eingegangen, andere sind auch darauf eingegangen, aber es ist so wichtig nochmal, nehmt es mit ins 2026, deine Identität, du bist kein Wurm, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein König, ein Priester hier in dieser Welt, du bist auserwählt, du gehörst zur Elite, du kannst nicht mehr höher als ein Kind Gottes, du bist am höchsten angekommen, was überhaupt geht, mehr geht nicht. Geistlich gesehen. Du bist eine neue Schöpfung, genau. In Römer 8, 1 bis 2 heißt es, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Hier auch nochmal kleiner Exkurs. Wenn du Jesus angenommen hast, ja, hat Jesus für dich jede Schuld getragen, die du gemacht hast, die du gerade tust und die du tun wirst. Das heißt, wenn du stirbst, ja, dann kommst du nicht mehr vor den Richterstuhl Gottes, wo entschieden wird, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst, sondern du kommst vor den Richterstuhl Jesus letztendlich, ja, wo entschieden wird, wie viel Geschenke bekommt er denn noch? Ja? Also im schlimmsten Fall gehst du leer aus, aber du bist im Himmel. Okay, sollte nicht unser Ziel sein, ja, aber du bist im Himmel. Hallo? Besser als Hölle, okay? Also hast du schon ziemlich viel gewonnen. Aber es gibt noch mehr. Ja, du kannst ja auch Geschenke im Himmel letztendlich sammeln. Aber lass dir niemals vom Teufel einreden. Ja? Oh, ich habe einen Fehler gemacht und ich bin deswegen nicht mehr errettet. Er klaut ja damit alles. Ja, und die Spirale geht nach unten. Es steht so oft in der Bibel drin, ja, dass Jesus jede Schuld bezahlt hat. Und du kannst dafür auch nichts mehr tun. Du kannst nicht noch mehr drauf tun und sagen, oh ja, ich war jetzt schlecht, deswegen muss ich jetzt, keine Ahnung, 20 Vaterunser beten und 30 mal das oder das tun. Hey, nein, du kannst nicht was drauflegen. Das wäre wieder gesetzlich. Du kannst es nicht tun. Jesus hat's getan. Jesus hat's vollbracht. Ja, im Wort steht auch, drin, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns, ja. Es geht hier um Beziehung, ja. Wenn du eine Sünde begangen hast, was falsch gemacht hast, sag ich mal im Natürlichen, bei deinem Ehepartner, bei deinen Eltern und ihr versteht euch gut, ist alles super, dann ist es normal, Entschuldigung zu sagen, ja. Es ist normal, das Ganze zu tun. Aber bist du deswegen nicht mehr errettet? Bist du deswegen nicht mehr ein Kind Gottes? Bloß weil du mal Mist gemacht hast, gehörst du jetzt nicht mehr zu dieser Familie? Doch, du gehörst auch weiterhin zu dieser Familie, ja? Aber es gibt einen Kanal, ja, letztendlich zwischen Himmel und dir, wo fließt, ja? Und umso mehr Sünde letztendlich du hast und letzto mehr, und wenn du sagst, das ist mir alles wurscht, egal, ja, dann läuft irgendwas falsch. Deswegen sagst du, hey, es tut mir leid, und Gott sagt, ich weiß nichts mehr davon, ja? Gott weiß nichts mehr davon. Und diese Beziehung ist wieder komplett im Reinen. Alles ist gut. Es gibt nichts mehr, was deine Seele belasten sollte, weil du einfach weißt, es ist wie so auch eine Reinigung letztendlich, kannst du auch sagen. Ja? Alles fällt von dir ab und du gehst wieder fröhlich weiter und sagst, alles gut, ja, ist doch gar nichts passiert. Ja, aber das ist leicht. Jesus hat es uns so leicht gemacht. Und wir sollten keine Doktorarbeit draus machen, letztendlich, und irgendwas zu verstricken, sondern wir sollten bei dieser Leichtigkeit letztendlich auch bleiben, weil sonst wird es schwer für dich. Für Gott wird es nicht schwer, aber für dich wird es schwer. Ja? Also, bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, ja, zu wissen, Jesus hat's vollbracht. Auch deine Sünden. Genau. Das Schöne ist noch, im Wort steht in Hebräer 8, Vers 10 steht auch, ich will ihnen mein Gesetz in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Es ist nicht mehr gesetzlich. Ab sofort, und das war das Schöne für mich, also ich finde das immer noch fantastisch, ja. Ich habe immer gedacht, wenn ich zum Christentum gehe, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, dann muss ich das tun und das muss ich halten und das darf ich nicht mehr. Und das ist voll ätzend, ja. Das ist sowas von ätzend, das kriege ich niemals hin, ja. Habe ich auch nie hingekriegt. Aber der Punkt ist, es hat sich was geändert. In dem Moment, wo ich Jesus in mein Herz aufgenommen hatte, hat er eine Verwandlung mit mir durchgeführt. Und das macht er immer noch. Ja? Er verwandelt mich Schritt für Schritt und ich möchte diese Dinge gar nicht mehr tun. Das Gesetz ist in mein Herz geschrieben. Ja, letztendlich, mein Innerstes sagt, nee, ich will es gar nicht mehr. Ich brauche es gar nicht mehr. Ich muss nicht mehr am Wochenende feiern, mich zusaufen und am Sonntag irgendwo aufwachen und denken, wo bin ich hier? Ja? Ich muss das nicht mehr haben. Diesen Spaß, ja, weil irgendwie ist es kein Spaß mehr, ja, keine Ahnung, was auch immer du einsetzen möchtest, ja, Gott verändert da. Ich habe früher, es ist schon lange her, ja, ich erzähle jetzt von wirklich lange her, also nicht von gestern, sondern es ist wirklich schon lange her, ich konnte mir niemals vorstellen, irgendwo in eine Kneipe zu gehen und nur eine Cola oder eine Fanta zu trinken oder ein Wasser. Ich dachte, dann brauche ich auch nicht weggehen, da bleibe ich zu Hause, ja. Also wenn schon, dann müssen schon ein paar Bier sein, ja, weil sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Ja, ich habe die immer komisch angeguckt, denke ich, was machen die da? Die trinken da eine Cola und so, da wäre ich ja gleich zu Hause geblieben, ja. Gott hat mich verändert. Heute sitze ich da und trink keine Cola, sondern eine Apfelsaftschorle in der Wirtschaft. Ja. Hätte ich niemals hingekriegt von mir aus. Niemals, wirklich, niemals. Aber das Gesetz ist in unser Herz gekommen. Ja, es verändert uns. Diese Liebe verändert uns. Diese Gemeinschaft mit Gott verändert uns. Es ist schon, ja, ich will das gar nicht mehr letztendlich. Ja. Und dieser Verwandlungsprozess ist in jedem von uns. Ja. Und er wird immer mehr und mehr. Und umso mehr wir mit Jesus gehen, umso mehr wir uns füllen, desto mehr werden wir verändert und desto, ja, nicht ähnlicher, sondern umso mehr erreichen wir dieses Ziel, Jesus gleich zu sein hier in dieser Welt. Genau, also im Natürlichen. Geistlich gesehen haben wir schon alles. Gut, daher ist es auch so wichtig, dass wir uns vom Geist leiten lassen. Ja, also letztendlich bei der Wiedergeburt, ja, wir sind Geist, leben in einem Körper und haben eine Seele. Bei deiner Wiedergeburt ist dein Geist neu geboren, also du bist eine neue Schöpfung letztendlich aus dem Geist heraus. Manchmal hat es Auswirkungen direkt auf deine Seele, auf deinen Körper. Vielleicht erlebst du gleich bei deiner Wiedergeburt komplette Heilung, dann hat es gleich Auswirkungen auf deinen Körper. Ich sag mal, ich sag einfach mal, dein Körper ist deswegen jetzt nicht, Terminator und keine Ahnung was, sondern letztendlich hat es erstmal nur Auswirkungen auf deinen Geist, die Wiedergeburt. Ja? Und deswegen ist es aber auch so wichtig, in deinem Geist ist alles. Heiliger Geist, Jesus ist eingezogen, Connection von Geist zu Geist, Gott ist Geist, Gott spricht über den Geist zu uns und so weiter und so fort. Er kann es natürlich auch natürlich machen, aber ich sag mal, unsere Verbindung letztendlich ist von Geist zu Geist mit Gott. Und deswegen ist es so wichtig, aus dem Geist heraus auch zu handeln. Und da möchte ich mit euch Römer 8, 4 bis 6, ich bin heute sehr Römer 8-lastig, hat mich irgendwie inspiriert, ja, Römer 8, 4 bis 6, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Und hier gibt es letztendlich zwei wichtige Punkte, auf die ich eingehen möchte. Also es gibt sicherlich noch mehr, aber ich möchte heute auf zwei Punkte eingehen. Der erste ist, wenn wir nach dem Fleisch handeln, dann bringt es den Tod und Unfrieden. Ja. Und mit Tod ist letztendlich nicht nur der physikalische Tod gemeint, sondern letztendlich Tod bedeutet hier auch Mangel, dass Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, aber auch Krankheit, Neid, Hass, Selbstsüchtigkeit, ja, Streit und so weiter und so fort. Kurz gefasst, guck in den Nachrichten, dann weiß, was es auslöst. Ja. Genau. Wenn wir uns aber nach dem Geist Gottes ausrichten, nach ihm handeln, also nach seiner Führung letztendlich, dann haben wir Frieden und Leben. Und dieses Leben ist das Zoe-Leben, dieses göttliche Leben, das durch uns durchfließt. Ja. Und kannst du jetzt sagen, wie schaffe ich das alles? Ja? Letztendlich kannst du auch wieder sagen, ich habe es schon geschafft. Ja, weil du bist aus dem Machtbereich der Finsternis des Reichs seines Sohnes versetzt worden. Du hast den Heiligen Geist in dir. Die sündige Natur, dein alter Mensch ist am Kreuz gestorben. Ja, es ist eigentlich alles schon da. Das Einzige, an was es liegt, ist, auf was hörst du? Hörst du auf den Geist in dir oder hörst du auf das, was die Welt letztendlich sagt? Und das ist letztendlich, wie du dich auch führen lassen kannst. Du kannst dich führen lassen, indem du Gemeinschaft, auch da wieder, Gemeinschaft ist ganz wichtig mit Gott. Gott, was hast du vor? Gott, wie soll ich weitermachen? Und so weiter. Führung gibt dir aber auch das Wort Gottes, indem du einfach schaust, was sagt das Wort zu meiner Situation? Ja? Und dann dementsprechend kannst du dann entscheiden, wie du weitermachen möchtest. Ja? Ein ganz einfaches Beispiel. Also, ich hatte vor, ihr wisst ja alle, ich hatte Es war jetzt 8 Jahre her oder 9 Jahre Krebs, Stadium 4. Arzt hat gesagt, schwierig, ja, laut Statistik noch 6 Monate. Jetzt vor einem Monat oder so war die letzte Untersuchung, wo ich dann auch hingehen sollte. Und bei dieser letzten Untersuchung kam dann das Blutergebnis. Der Arzt hat mich angerufen, hat gemeint, mein Tumormarker wäre hochgesprungen und das Doppelte hoch. Das wäre nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen Bildscan machen und so weiter und so fort. Und ich so erstmal stopp. Moment mal. Kann ja auch durch irgendwie was anderes. Ja, haben wir so rumdiskutiert. Dann habe ich gesagt, wie wäre es denn damit? Jetzt machen wir mal eins. Wir wiederholen diesen Bluttest einfach mal und gucken dann, was rauskommt, bevor wir jetzt hier alles Mögliche machen. Ja? Und ich weiß nicht, ich hatte einfach ganz ehrlich übernatürlich auch den inneren Frieden. Ja, ich habe noch zu Irina gesagt, bitte betet auch nochmal da dafür. Aber ich hatte so den inneren Frieden. Hey, ja, was soll's? Genau, im Wort steht drin, ich bin geheilt, das ist auch gerade so mein Ding. Ja, komme ich auch gleich nochmal drauf. Gott ist für mich. Ja. Also hat er den Bluttest wiederholt. Ich habe dann jetzt vor ein paar Tagen, haben wir nochmal telefoniert, hat er gemeint, es ist alles runter, war irgendwie ein Fehler, keine Ahnung was, ja. Was will ich da damit sagen? Ich will damit sagen, wir haben 2 Möglichkeiten. Weißt du, wenn du den inneren Frieden hast vom Geist Gottes, kannst du dich trotzdem nochmal rausbringen lassen und kannst dir sagen, okay, das ist jetzt alles schlimm, oh nein, und wenn das schon wieder anfängt und so weiter und wenn jetzt doch was wäre, du kommst in Sachen rein, wo du nicht möchtest. Und letztendlich ist es das, was das Wort Gottes sagt. Es bringt den Tod, es bringt Unfrieden in dein Leben rein, ja. Es bringt ein Immunsystem durcheinander, umso mehr du drüber nachdenkst, umso schlechter es dir geht, desto schlechter ist dein Immunsystem wieder, ja, es ist letztendlich natürlich übernatürlich in dem Ganzen, ja, aber von was lässt du dich leiten? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für 2026 dich vom Richtigen leiten zu lassen. Es ist wichtig, dich nicht von dieser Welt, von Umständen, von Herausforderungen leiten zu lassen, sondern es ist elementar wichtig, dich von Gottes Geist und vom Wort Gottes dich leiten zu lassen. Weil sonst wird es schwierig in nächster Zeit, glaube ich einfach. Ja? Und deswegen einfach für uns alle, auch für mich persönlich, ja, lasst uns da drin weiter wachsen. Lasst uns Fokus behalten auf das Wort Gottes. Lasst uns Fokus behalten auf Jesus, der sagt, ich hab's getan, ich hab's vollbracht. Was soll dir denn noch passieren? Keiner kann dich mehr aus meiner Hand reißen, ja? Weder Tod noch Gewalten noch irgendwas, ja? Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Du bist mein Geliebter, meine Geliebte. Der Feind versucht's immer wieder. Durch Herausforderungen. Er versucht immer wieder, dir den Frieden zu stehlen, ja, Symptome zu setzen und so weiter und so fort. Wie gesagt, lass es nicht zu. In Römer 8 geht es dann noch weiter. Römer 8, 10 bis 11. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Jetzt kannst du sagen, das ist super, das weiß ich auch schon alles. Ne? Wenn ich sterbe, ja, dann kriege ich einen neuen Leib und dann ist alles super cool. Ja? Ja, ist alles super cool. Ich sag dir, es ist aber heute schon. Es fängt heute schon an. Es heißt hier, der Heilige Geist wohnt jetzt in dir. Der wohnt nicht bei der Auferstehung in dir, ja, wenn du dann irgendwie stirbst und dann in den Himmel gehst oder irgendwie sowas, ja, sondern der lebt jetzt schon in dir. Und überall, wenn wir die Bibel angucken, überall, wo der Geist Gottes war, wo Gott war, wo seine Substanz da war, wo seine Gegenwart da war, hatte es was? Auswirkungen. Es hatte Auswirkungen. Es blieb nicht alles so, wie es war. Sondern es hatte Auswirkungen. Und da ist letztendlich ein wichtiger Punkt. Alles, was im Wort Gottes drinsteht, ist aus meiner Sicht, ich hoffe auch aus eurer Sicht, die Wahrheit. Ja? wie aktivierst du diese Wahrheit? Indem du sie glaubst. Zuerst musst du sie wissen, also lesen oder hören, und dann solltest du es auch noch glauben, was da drin steht. Das heißt, dich da dafür entscheiden. Wenn du jetzt also weißt, dass der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du weißt, dass die Substanz Gottes in dir wohnt, wenn du weißt, dass seine Herrlichkeit in dir ist, wenn du dir dessen bewusst bist, hat wieder was mit Identität zu tun, dann muss das Auswirkungen haben. Und wenn im Wort Gottes drinsteht, ja, dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in dir lebt und deinen vergänglichen Körper lebendig macht, andere Übersetzung frisch, dafür sorgt, dass er gesund bleibt, ja, dann hat das Auswirkungen, wenn du das glaubst. Ja, und da komme ich zu dem Punkt letztendlich, ja, was glaubst du, sprichst du, wie handelst du? Denkst du schon wieder, wenn jemand neben dir hustet, oh ja, ich krieg auch Husten, ja, oh, der hatte die Grippe, mit dem saß ich den ganzen Tag da, ich krieg auch die Grippe, ja, wir sprechen teilweise noch so, du vielleicht nicht, ja, aber vielleicht ich, ich weiß es nicht, ja, wir handeln ab und zu noch so, weil wir es einfach gewohnt sind, ja, du sprichst dir den Tod, du sprichst dir die Krankheit zu. Du denkst dir die Krankheit zu. Ja? Aufhören da damit. Wort Gottes fokussieren. Die gleiche Kraft, ja, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Der Heilige Geist lebt in mir. Sag einfach mal, der Heilige Geist lebt in mir. Und das hat Auswirkungen. Krankheit. Verfall. Gebrechen. Haben nichts mehr mit mir zu tun. Das muss unsere Einstellung sein. Ja, das muss unsere Einstellung sein. Alles andere, ja, ich meine, es ist so logisch, das Wort Gottes, es sagt es ja auch noch. Alles andere bringt den Tod. Ja, es umschreibt es mit Tod. Aber ich setze ein, alles andere bringt dir die Krankheit. Alles andere bringt dir das Gebrechen. Alles andere bringt dir, ja. Wisst ihr, es gibt verschiedene Wahrheiten. Auch darüber habe ich schon mal gepredigt. Es gibt einfach auch eine höhere Wahrheit. Ja, im Wort Gottes steht, wenn du krank bist, ja, dann hol die Ältesten oder wer auch immer, ja, oder lass vom Heilungsteam sozusagen, ja, für dich beten und du wirst gesund. Alles gut. Super. Es gibt eine höhere Wahrheit. Du kannst gar nicht krank werden, weil Gott in dir lebt. Das ist die höhere Wahrheit. Es ist immer das Level, wo du dich letztendlich auch im Glauben bewegen kannst. Und ich sage nicht, dass es verwerflich ist, für sich beten zu lassen. Ich persönlich lasse auch für mich beten. Ich habe auch da, habe ich auch zu den Pastoren gesagt, bitte betet auch da für mich. Ja, es ist immer ein gewisses Level, wo du bist. Aber ich habe mir als Ansporn gesetzt, ich möchte das höchste Level erreichen. So wie Jesus ist, so bin auch ich in dieser Welt. Ja. Ich habe mir das Level gesetzt, ich möchte gar nicht mehr krank sein. Das kannst du sagen, wenn er irgendwann vielleicht mal, ja, hahaha, das wird er nicht geschafft. Hey, ich bin auf dem Weg wie ihr auch. Ja? Aber ich strebe da danach, ja, weil es das Wort Gottes sagt, nicht weil ich es mir ausgedacht habe, aber ich strebe danach. Und genauso möchte ich auch dich ermutigen, nicht nach irgendeinem unteren Level, ja, im Wort Gottes heißt es ja auch, wir dürfen wachsen, ja. Paulus hat es gesagt, oder Petrus, ich weiß nicht, ich kann ihnen nicht die feste Nahrung geben, ich muss ihnen noch Milch geben, ja. Sie vertragen das andere noch gar nicht. Ich möchte niemand sein, der an der Milchflasche hängt, ja. Ich möchte mein Schnitzel essen, mein Steak essen, ja, und mein Kartoffelsalat. Ja, ist wieder in 3 Wochen nach dem Angelfasten. Da war was. Ja, aber Milch dürfen wir auch nicht trinken. Hafermilch. Ja, okay. Ja, aber wisst ihr, es ist ja immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einen Hunger in mir. Ich will weiter. Ich will das Leben, was Gott für mich hat. Ich will das Leben. Ich will nicht, dass Jesus umsonst gestorben ist. Ich will das ausleben. Die Kraft, die in mir ist, es muss doch raus, ja. Ich möchte, dass die anderen Menschen sehen, es gibt was Besseres. Es gibt den Himmel auf Erden. Ich möchte nicht jedes Mal die schlechten Nachrichten lesen, sondern ich möchte das lesen. Hey, da hat Gott gewirkt. Da wurde jemand gesund, ja. Da hat er wieder Tote auferweckt, ja. die Welt ist schon traurig genug. Wir sind das Licht und wir sind die Freude in dieser Welt. Halleluja. Und eines des, der bekanntesten oder eines der Beispiele hierfür ist auch John G. Lake. Ja? Das war in der Pest von Südafrika, die 1908 bis 1913 hier stattgefunden hat. Und während der Beulenpest, die es da gab in Südafrika, arbeitet John G. Lake unter den Kranken und unter den Sterbenden, hat da gedient letztendlich. Ja? Und die Ärzte haben sich immer gewundert, warum steckt er sich nicht an? Ja, und sie haben ihn gefragt, warum steckst du dich nicht an? Warum dienst du da einfach? Und Lake antwortete sinngemäß, ja, das Leben Gottes in mir tötet jeden Keim. Ja, das Leben Gottes in mir tötet jeden Keim. Ich rate dir jetzt nicht, das einfach zu tun und irgendwo hinzugehen, wo Beulenpest oder irgendwas ist und ja, Christian hat es ja gesagt. Es bedarf ein gewisses Wachstum und es bedarf auch der Führung des Heiligen Geistes, wo wir wieder sind, ja. Führung Heiligen Geistes. Wenn du die Gewissheit hast, wenn du felsenfest davon überzeugt bist, mit allem drum und dran, dann wird es so sein, ja, keine Frage. Aber sobald ein bisschen Zweifel in dir hochkommt oder Angst, würde ich sagen, lass es, ja. Das ist mit allem auch so, ja. Ja, manche behaupten, man würde hier predigen, nicht zum Arzt gehen zu gehen. Ja, das ist totaler Quatsch. Ja, ich war auch beim Arzt. Ja, ich habe erzählt, ich war bei der Untersuchung, bei meiner letzten jetzt. Ja, das ist totaler Quatsch. Ja, aber frag doch vorher den Heiligen Geist. Was ist denn dran? Frag doch vorher, Herr, soll ich zum Arzt gehen? Was soll ich tun? Soll ich operieren? Soll ich das nicht? Ja, vielleicht sagt er auch, nee, du wirst einfach geheilt. Ja, also es ist so wichtig, auch Gott kann sagen, ja, je nach deinem, Glauben letztendlich, ja, kann auch sagen, hey, lass dich operieren, ich bin für die Ärzte, ich bin da, dass alles gut geht und du eine schnelle Heilung bekommst. Auch das kann ein Wort sein von Gott. Es ist je nachdem, was du für ein Level hast. Ich glaube halt einfach, ja, wir dürfen so weit wachsen, dass wir gar nicht mehr in die Situation überhaupt kommen, um zu fragen, müssen wir zu dem Arzt oder willst du uns heilen? Sondern, wie gesagt, ich glaube an das Level, dass wir gar nicht mehr krank sein können. Das ist mein Glaube letztendlich. Und darin möchte ich wachsen. Aber alles darunter ist auch in Ordnung. Ja, ich habe nur gemerkt, sobald du anfängst zu zweifeln, sobald anfängt Angst zu kommen, stopp, geh nochmal in dich, sodass du einen inneren Frieden hast. Nur dann funktioniert's. Ich habe Leute sterben gesehen, die gesagt haben, ich muss nicht zum Arzt gehen. Ich habe Leute sterben gesehen, zwei, ja, die haben gesagt, ich muss nicht zum Arzt. Die hatten solche Angst, die waren von Panikattacken überrumpelt. Ich sage euch, das hat keinen Wert. Dir geschehe nach deinem Glauben, ja. Wenn du denkst, du musst da oben starten, ja, du bist aber glaubenstechnisch vielleicht gerade da, dann lass es. Dann geh auf diesen Punkt hier runter und Gott wird es immer noch gut machen. Alle Dinge dienen dir zum Besten. Ja, alle Dinge. Also verdamm dich da auch nicht. Ja, wir alle dürfen wachsen. Aber wir sollen auch wachsen. Genau. Ja, um das Experiment noch kurz abzuschließen, ja, man nahm dann auch so einen infizierten Schaum aus dem Mund eines Pestkranken, trug es dann auch auf Lakes Hand auf, ja, und unter dem Mikroskop hat man dann tatsächlich gesehen, dass wenige Minuten später alles abgestorben war. Also es hat Auswirkungen, ja, Gott hat Auswirkungen. Gottes Geist ist nicht nur irgendwie eine Taube, die rumflattert oder irgendwie, ne? Es ist Substanz. Es ist die Substanz des Lebens. Ja? In ihm ist alles, in ihm ist Gott. Und diese Substanz ist in dir. Das Zoe-Leben, Gottes Leben ist in dir, aus dem bist du geboren. Ja? Krankheit ist nicht von Gott. Ja? Es ist nicht von Gott, sondern es kommt immer vom Teufel. Ja? Und wir müssen aber auch wissen, jeder, der Jesus angenommen hat, lebt nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern er ist versetzt in das Reich seines Sohnes. Du bist nicht mehr Sklave des Teufels. Du bist Sklave Jesus. Aber diese Sklaverei ist Freiheit, sage ich dir. weil Gott es mit dir gut meint und nicht schlecht meint. Ja? Und das ist ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und wenn wir die Bibel so angucken, auch Jesus war geistlich ausgerichtet. Ja? Letztendlich in jeder Situation, er fragte immer den Vater, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ja? Er lebte, handelte letztendlich danach. Und sogar bei seiner Verhaftung in Lukas 22, 53, um mal von Römer 8 heute wegzukommen, sogar bei seiner Verhaftung sagte er zu den Soldaten und den Priestern, die ihn verhafteten, das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wisst ihr, Jesus hat da dahinter geguckt. Ja, er hat gesehen, das kommt nicht direkt von den Menschen, sondern es kommt letztendlich vom Teufel. Ja, diese Macht da dahinter, die Gewalt da dahinter, die war so letztendlich, die ihn dann kreuzigen wollte, weil der Teufel konnte es nicht sehen. Er dachte halt, wenn er Jesus kreuzigt, dann ist alles vorbei. Hat er sich anders gedacht, kam dann auch anders, wie wir wissen, ja, aber ist ein anderes Thema. Aber Jesus sah das da dahinter. Ja. Er war auch nicht auf die Menschen zornig, hey, wie kannst du nur? Letztendlich, sondern er hat immer die Macht da dahinter gesehen. Und auch das ist wichtig für uns, glaube ich, 2026. Seh nicht das, was Menschen tun. Seh, was da dahinter steckt. Ja? Sei nicht auf unsere Politiker irgendwie, ja? Degradier die nicht zum Idioten in Anführungszeichen, sondern seh die Macht, was da dahinter steht. Und wenn du das erkennst, dann bist du nicht mehr gegen die Menschen, dann bist du nicht mehr gegen irgendjemand, sondern dann gehst du ins Gebet, ja, und veränderst Situationen. Weißt du, unsere Politiker brauchen Gebet. Sie brauchen es mehr als je zuvor wahrscheinlich, ja, dieses Gebet, um richtige Entscheidungen zu treffen, um die Führung zu haben. Unsere Wirtschaft braucht Gebet. Wir können alle wie die Welt auch da sitzen und sagen, ey, die sind alle so doof, was machen die da, haben es die überhaupt noch drauf, ja, die Politiker entscheiden irgendeinen Schrott, ja, das ist doch alles ganz schlimm und so weiter und so fort. Kannst du machen, aber du wirst nichts verändern, nichts. Du wirst sogar noch schlimmer machen, weil du die Autorität hast, Sachen zu verändern. Und wenn du schon da sitzt und drüber jammerst, lästerst, wie auch immer, ja, dann hat es Auswirkungen. Wenn aber der Leib sich zusammentut, ja, und letztendlich in Einheit agiert und da dafür betet gegen die Macht da dahinter, dann werden wir auch sehen, wie es sich vorne dran ändert. Und es ist unsere Aufgabe, ja, es ist deine und meine Aufgabe, im Gebet da dafür einzustehen. Es ist die Aufgabe des Leibes, letztendlich im Gebet da dafür einzustehen und nicht da zu sitzen und auch noch mit Fingern zu zeigen und sagen, die sind alle schlecht oder was auch immer. Nein, sie sind Menschen. Sie sind unter der Gewalt der Finsternis. Letztendlich kannst du sagen, aber ich weiß nicht, ob es ein Livestream, letztendlich kannst du sagen, ja, sie sind letztendlich Sklaven, Handlanger des Teufels. Warum? Durch die Ursünde. Sie können noch nicht mal, ja, was heißt, sie können nichts dafür? Ja, der Mensch ist einfach dem Verfall unterworfen. Wir sind die Menschen, die Jesus nicht haben, sind unter dem Bereich der Finsternis. Damit regiert der Teufel. Wir können es nicht wegdiskutieren. Steht im Wort Gottes. Nur wenn du Jesus angenommen hast, wirst du daraus befreit und hast einen anderen Sinn, ein anderes Denken letztendlich. Nur dann können wir auch Gott erkennen. Die können noch nicht mal Gott erkennen in diesem Ding. Sie brauchen uns, dass wir sie herausführen. Sie brauchen unsere Gebete. Sie brauchen unser Flehen. Sie brauchen unser auf die Knie gehen. Sie brauchen unser Fasten, was auch immer du einsetzen möchtest. Aber sie brauchen uns. Die Welt braucht uns und deswegen bist du und ich hier. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen das da dahinter. Ja? Deswegen, ich habe es schon so oft gesagt, und ich glaube, der Pastor hat es letzten Sonntag auch gesagt, lasst uns aufhören mit Finger zeigen. Lasst uns bitte damit aufhören. Lasst uns lieber ins Gebet reingehen. Ja? Lasst uns aufhören, uns aufzuregen über irgendwas. Lasst uns lieber ins Gebet reingehen. Wisst ihr, als ich, ist jetzt schon ein paar Wochen wieder her, dass ich Pastor geworden bin, ich habe so viel Geistliches erlebt, wo Menschen auf einmal, also nicht ihr hier seid, also ich möchte euch nicht ansprechen, aber auch in die Welt, wo es auf einmal gegen mich ging, wo sonst alles für mich war, ja, wo ich immer Gunst hatte, wo auf einmal dagegen ging. Und ich dachte, boah, es ist irgendwie schwierig gerade, ne? Und was will der? Und ich dann anfang dachte, jetzt bin ich sauer. Nein, du bist, ne? Musste ich mich selber wieder, ich bin nicht sauer. Nein, es ist eine Macht da dahinter, die jetzt versucht, alles Mögliche zu tun, ja, da dagegen zu gehen. Und ich bin ins Gebet gegangen. Ich habe immer, bevor ich dann mit dieser Person oder Personen auch gesprochen habe, bin ich ins Gebet gegangen, habe es gebrochen, bin weitergegangen. Und ich sage euch, es hat sich wieder gedreht. Ja, es hat sich wieder gedreht. Wisst ihr? Du und ich haben es nicht nötig, gegen Menschen zu gehen. Das ist unter unserem Niveau. Ja, wir sind eine neue Schöpfung. Hallo? Wir sind eine neue Schöpfung. Du bist ein König. Du musst dich nicht mit irgendjemand da aus dem Reich der Finsternis in Anführungszeichen, ich will das jetzt nicht abwertend sagen, ja, aber du musst dich da nicht mit irgendjemand rumschlagen, der noch nie mal was dafür kann, sondern der einfach falsch geleitet ist. Du solltest für ihn beten, dass er die Erkenntnis bekommt und dann shiftet sich die ganze Atmosphäre, ja, und dann bist du nicht mehr alleine, dann bist du schon zu zweit wo dagegen angehen können und dann vielleicht zu viert, zu sechst und so weiter und so fort, ja. Das ist es, was Gott möchte, ja. Das ist es, was Gott möchte. Und nicht sauer zu sein und ja, keine Ahnung. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich komme zum Ende. Ich möchte auf eines noch eingehen, das habe ich mich nicht selber getraut zu sagen. Deswegen zitiere ich es aus Kenyon, aus dem Buch Bibelkurs für Fortgeschrittene, Seite 130. Kann jeder nachschlagen. Ja. Da sagt er letztendlich: Es ist eine Sünde für uns, durchschnittlich zu sein. Es ist falsch, schwach zu sein. Es bedeutet, einen Mangel an Erkenntnis noch länger von seinen einfachen Sinneserkenntnis abhängig zu sein, wo wir doch die Fähigkeit Gottes haben, die uns nach oben bringt. In dieser Deutlichkeit habe ich es mich heute früh nicht ganz getraut, ja. Ich war aber mutig und kühn und habe es zitiert. Aber ich bin ganz seiner Meinung. Du bist kein Durchschnitt. Ich bin kein Durchschnitt. Wir müssen uns mal anders sehen. Wenn du in den Spiegel guckst, dann sehe ich irgendeinen durchschnittlichen armen Hans Wurst, ja, oder Hans Wurst hin, weiß nicht, ob es sowas gibt, ja, sondern du siehst jemanden, der überdurchschnittlich ist. Du schaust in den Spiegel und sagst dir, wow, du bist heute wieder toll. Du schaust heute wieder gut aus. Du bist heute wieder dafür berufen, das Leben Gottes in die Welt hineinzubringen. Du bist wieder berufen, Kranke zu heilen. Du bist wieder berufen, Tote aufzuerwecken. Du bist wieder berufen, ins Gebet zu gehen, ja, Atmosphären zu verändern. Du bist wieder dazu berufen, ja, Leben in die Welt hineinzubringen. Das bist du. Du bist kein Wurm, ja. Du bist nicht der Schwanz, sondern der Kopf. Du sagst, wo es lang geht und sonst keiner in deinem Leben, ja. Jesus. Aber dann lässt du dir von der Welt nichts mehr sagen, ja. Das ist, ja, letztendlich ist es wirklich, ja, im Grunde genommen ist es Sünde, zu sagen, Jesus hat alles vollbracht und ich lebe als Wurm. Weil das passt einfach nicht zusammen. Warum hätte Jesus alles für dich aufnehmen sollen, damit du als Wurm hier durch die Gegend kriechst? Dann hätte er dich können so lassen, wie du bist. Dabei hätte es keine neue Schöpfung gebraucht. Da hätte es keine neue Geburt gebraucht. Hey, du bist was Besonderes und das möchte ich dir wirklich für 2026 mitgeben. Du bist was Besonderes. Du bist ein Weltveränderer. Du bist nicht irgendwer, sondern in dir ist die Power Gottes. Halleluja. Amen. Halleluja. Oh, preist den Herrn. Halleluja. Amen. In dir ist die Power Gottes. Halleluja. Wow, ihr schaut schon ganz anders aus. Preist den Herrn, so richtig geladen, Halleluja. Preist den Herrn. Ja, gerade eben, als der Christian gepredigt hat, auch über Heilung und Gesundheit, hatte ich den Eindruck, dass Heilung auch heute hier im Raum noch ist, spezifisch. Und zwar, was Spezifisches hat er mir gezeigt. Und ich glaube, dass jemand hier ist heute, eine ich glaube, es ist eine Frau und du leidest an Arthritis. Arthritis, nicht Arthrose, sondern Arthritis. Das heißt, eine entzündliche Erkrankung. Das geht, hat manchmal auch geht Richtung Rheuma oder wie auch immer, aber auf jeden Fall eine entzündliche Erkrankung. Und deswegen hast du gewisse Einschränkungen, vielleicht Anfänge von Einschränkungen oder so, aber einfach diese Arthritis in deinem Körper. Gott möchte dich heilen. Ja, wen betrifft es? Arthritis. Ja, also Entzündung. Ja, vielleicht ist nicht Arthritis diagnostiziert worden, aber bei dir, ja, okay. Aber Entzündung im Körper. Okay, komm einfach her. Komm her zu mir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Du hast auch irgendwie den Arm gebrochen, oder was? Bitte? Ah, da hat es einen Sturz gehabt. Okay. Aber du hast Arthritis. Wo hast du Arthritis in den... Okay. Aber du hast diese Entzündung in den verschiedenen Gelenken. Nein, auch im Kopf über dich jetzt, wenn es Okay. Okay. Ja, Autoimmunerkrankung ist es. Okay, ja, klar, Arthritis ist ja auch eine Art Entzündung. Was ist bei dir? Kann jemand übersetzen für Sie? Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Hast du Arthritis, Entzündung oder ist es. Das ist Arthritis, okay. Bei dir ist nochmal ein bisschen was anderes. Autoimmunerkrankung, klar, Arthritis kann auch in diese Richtung gehen, aber... Ja, okay. Ich bete einfach für dich mit, aber ich glaube, das Wort... Bleib ruhig da, aber ich glaube, das Wort ist spezifisch für Sie. Stell dich hier zu mir rüber. Wo hast du die Bewegungseinschränkungen? Hände oder Schultern? Hm? Okay. Ja, okay. Okay, und auch in den Beinen. Okay, komm mal her. Halleluja. Streckt einfach mal eure Hände aus. Ah. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du das gezeigt hast heute Morgen hier. Und in dem Namen Jesu Christi verfluche ich diese Arthritis in diesem Körper. In Jesu Christi Namen. Ich verfluche diese Wurzel dieser Entzündungen jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Und ich danke dir, Vater, dass diese Entzündungen jetzt zurückgehen und vollständig verschwinden in dem Namen Jesus, weil es mit der Wurzel ausgerissen ist, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, dass du auch im Blut, dass es nicht mehr nachweisbar ist, Herr, Entzündung nicht mehr nachweisbar ist, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi. Und jeder Schmerz, raus jetzt in Jesu Namen aus dem Rücken, aus den Gelenken, aus den Fingern, aus den Beinen, in Jesu Namen, völlig frei und los, in Jesu Namen jetzt. Halleluja, Halleluja, preist den Herrn, Halleluja, Halleluja, preist den Herrn. Beweg mal ein bisschen, hüpf mal ein bisschen, Halleluja, beweg mal deine Finger, deine Arme, wie ist es? Sie lacht, Halleluja, frag sie, wie ist es? Sind die Schmerzen weg? Halleluja. Halleluja, danke Jesus, Amen, Halleluja, geben wir ihm die Ehre, preist den Herrn, Halleluja, pass auf, ich habe den Eindruck, du kannst hier bleiben, wo du bist, ich habe den Eindruck, es sind noch ein paar hier, die vielleicht nicht direkt die Diagnose Arthritis haben, aber vielleicht was mit Rheuma oder auch Arthrose, hatte ich gesehen, Verschleißerscheinungen im Körper, deswegen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Steh einfach ganz schnell auf, häng dich mit dran, wir empfangen einfach die Kraft Gottes, okay? Halleluja. Okay, steht einfach auf, wenn dich das betrifft, da wo du bist, einfach an deinem Platz, Halleluja. Preis den Herrn. Genau. Danke, Jesus. Okay. Geh in die Reihe rein, weil sonst ist die Kamera, du stehst sonst direkt in der Kamera. Okay. So, jetzt jeder einfach um euch herum, schaut einfach drum herum, schaut einfach, wo jemand um euch herum steht und legt einfach ganz kurz die Hand mit auf, weil wir nehmen das jetzt in Anspruch. Halleluja. Tatjana, leg mal ihr die Hand auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du kannst dich hinsetzen, du bist geheilt. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Sie können sich hinsetzen. Ne? Halleluja. Danke, Jesus. Okay, ihr anderen, jetzt leg einfach die Hand auf und wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir nehmen Autorität über jeden Verschleiß, über jede Entzündung, über jede Wurzel von Rheuma oder irgendeiner anderen Autoimmunerkrankung. Wir nehmen Autorität über jeden Schmerz und wir befehlen jetzt diesen Gelenken, oh, ich kann es spüren, in die Ordnung Gottes zu kommen jetzt, diesen Schmerzen rauszugehen in dem Namen Jesu Christi. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, Bewegungseinschränkungen, weicht in Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Jetzt lässt du die Kraft Gottes rein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, jetzt beweg einfach mal etwas, das du vielleicht vorher nicht richtig bewegen konntest, wo du vorher eine Bewegungseinschränkung hattest, wo du Schmerzen hast. Tu einfach etwas, beweg dein Knie, beweg deine Schultern, beweg deine Finger, beweg deine Fußzehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ganz kurz. Bleib mal ganz kurz stehen. Wer kann sagen, ja, bei mir sind die Schmerzen oder die Bewegungseinschränkungen jetzt entweder ganz weg oder stark zurückgegangen? Bei dir, Halleluja, was war das bei dir, die Finger? Die Daumengrundgelenke. Preist den Herrn, danke Jesus. Was war es bei dir? Schulter und Handgelenk. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Wer hat noch gespürt, bei ihm, bei dir hat sich was verändert? Was hat sich bei dir verändert? Die Finger hattest du auch. Du konntest sie nicht richtig gerade machen. Jetzt kannst du sie wieder gerade machen. Wow! Halleluja! Preis den Herrn! Streck's mal in die Kamera, so, dass man es sieht. Halleluja! Ich konnte die Finger nicht gerade machen. Jetzt gehen sie wieder gerade. Danke, Jesus! Amen! Halleluja! Was ist bei dir passiert? Jemand hat sich da gemeldet. Was ist bei dir passiert? Keine Schmerzen. Das waren auch die Finger. Halleluja, danke Jesus, Amen, gib mir ihm die Ehre. Was ist bei dir passiert? Auch die Finger. Halleluja, scheint eine Salbung für Finger zu sein. Danke Jesus, also wenn du irgendwas in den Fingern hast, dann solltest du es jetzt in Anspruch nehmen, in Jesu Namen. Hatte noch jemand was anderes? Wo? Hä? Was ist passiert? Der Rücken. Schmerzen weg. Danke Jesus, Amen, Halleluja. Preis den Herrn. Gib mal Jesus mal die Ehre. Er ist der Herr, unser Arzt, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt nehmen wir unseren Stand ein, wie der Christian gesagt hat. Und er sagt, jawohl, wir nehmen göttliche Gesundheit in Anspruch. Halleluja. Also vom Volk Israel heißt es, als es aus Ägypten ausgezogen ist, hat Gott gesagt, keine Krankheit kann sich dir nahen. Amen. Weißt du, das ist die Position, die man einnehmen sollte. Wenn schon das Volk Israel diese Position einnehmen konnte, als sie aus Ägypten ausgezogen sind und sagen konnten, hey, keine Krankheit kommt an mich ran. Wie viel mehr wir als Söhne und Töchter im neuen Bund. Amen. Halleluja. Ich gehe in dieser Blase des Schutzes des Blutes von Jesus. Amen. Halleluja. Komm, lass uns nochmal alle zusammen aufstehen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du in dieser Blase des Schutzes, des Blutes Jesu Christi bist. Vielleicht gibt es in deinem Leben noch Sünde, die du nicht bekannt hast. Ja, du hast es vorher gehört. Wenn du nicht wirklich in Jesus und mit Jesus lebst und Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, dann sagt die Bibel, dann bist du tatsächlich ein Kind der Finsternis. Dann bist du in der Finsternis. Aber Gott möchte dich aus dem Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe versetzen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst vielleicht, ja, da bin ich noch weit entfernt davon, oder du fühlst dich einfach wie abgeschnitten auch noch von seiner Liebe, oder das sind Dinge einfach in deinem Leben, die du einfach bereinigen musst, oder du hast einfach noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen in deinem Leben und gesagt, Jesus, erlöse du mich, lass mich durch deine Gnade von Neuem geboren werden, ich empfange dieses neue Leben, ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Wenn du das noch nie gebetet hast, in all diesen Fällen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann einfach gerade jetzt wollen wir zusammen beten und wollen wirklich in deinem Leben, wirklich diese Gewissheit und dieses Leben und diese Erlösung und diese diese Neuheit des Lebens, wie die Bibel sagt, freisetzen. Und wenn du sagst, jawohl, das möchte ich, dann einfach streck einfach deine Hand aus da, wo du bist, sodass ich sehen kann. Gott sieht deine Hand. Hier ist noch jemand da, der einfach sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt. Dann wollen wir jetzt zusammen beten und wollen es zusammen festmachen und wollen die Kraft Gottes freisetzen in deinem Leben. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das heute an diesem Tag hier festmachen. Ich möchte da eine Entscheidung treffen. Ich möchte da klare Sache machen. Ich möchte da wirklich, wirklich Jesus an erste Stelle in meinem Leben setzen. Dann einfach streck noch deine Hand aus, sodass ich sehe und dann beten wir zusammen. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, dann bete einfach das mit und wir beten einfach gemeinsam und wir sagen dieses Gebet und du sagst, sprichst mir einfach laut nach und sagst einfach, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Erlöse mich durch dein Blut und gib mir dein neues Leben. Danke, Heiliger Geist, dass ich gerade jetzt von Neuem geboren werde. Ich empfange dieses neue Leben gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und ich segne dich jetzt in dem Namen Jesu Christi. Und auch wenn du über Livestream zuschaust und hast dieses Gebet gebetet, empfang einfach diesen Segen Gottes gerade jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Wie Christian gesagt hat, danke, Herr, dass von heute an wirklich ein Prozess der Verwandlung geschieht, Herr. Danke, Herr, dass ihr Leben nicht mehr das Gleiche sein wird, sondern dass du sie verwandelst, Herr. Indem sie Schritte geht mit dir, indem sie Entscheidungen trifft mit dir, Herr. Danke, dass du sie verwandelst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Danke, dass du sie verwandelst durch deine Liebe und ihr Leben neu machst, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Empfang es in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist jemand da, der noch für Sie einfach weiter beten würde auch? Ja, Astrid, okay, super. Die Astrid betet noch weiter für dich. Und ich will dir auch was Kleines schenken, einfach als Info. Und da könnt ihr einfach mit, könnt ihr einfach zusammen rüber in den Nebenraum gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns Jesus mal die Ehre geben. Halleluja. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Halleluja. Und ihr Lieben, wir wollen sein Wirken in diesem neuen Jahr so stark sehen wie nie zuvor. Amen. Seid ihr da dabei? Und sein Wirken an den Menschen, die ihn noch nicht kennen, sein Wirken an den Kranken, sein Wirken an den Gebundenen, sein Wirken im Leib Christi so stark sehen wie nie zuvor. Amen. Und deswegen wollen wir die nächsten 3 Wochen ab heute gemeinsam Daniel fasten und beten. Halleluja. Preist den Herrn. Also ab jetzt Schnitzel vorbei. Nur noch Veggie-Schnitzel, ja? Okay? Ich weiß, der Christian ist kein Fan von Veggie-Schnitzel, aber er wird den Preis zahlen. Halleluja. Preist den Herrn. Also von heute an, ich lade euch alle ein, auch ihr, die über Livestream zuschaut, alle, die zu Glory Life gehören oder alle, die sich sonst mit einklinken möchten, einfach die nächsten 3 Wochen, also bis zum 25.01. werden wir zusammen beten und fasten. Daniel, fasten, das heißt nicht total fasten, du kannst auch total fasten, du kannst fasten, wie du willst, in jeder Form. Wenn du spezifisch Daniel fasten möchtest, findest du die Infos über Daniel fasten, was man da isst und was man da nicht isst, findest du am Welcome-Tisch ausliegen und ebenso findest du eine Liste mit spezifischen auch Gebetsanliegen, an denen du dich orientieren kannst, einfach für diese Gebetszeit, auch während des Daniel-Fastens. Aber ich möchte euch auch ganz besonders einladen zu unseren Gebets- und prophetischen Abenden in dieser Daniel-Fastenzeit. Ja, nächsten Donnerstag geht's los. Anstatt dem normalen Glory Life Schulabend haben wir einen öffentlichen Lobpreis- und Gebetsabend. Und da wollen wir wirklich auch prophetisch die einzelnen Monate des Jahres durchbeten, wirklich den Willen Gottes für die einzelnen Monate des Jahres freisetzen. Und deswegen, da möchte ich dich wirklich ermutigen, live dabei zu sein, weil live ist da einfach, ja, wir wollen da alle wirklich aktiv werden, auch im Gebet. Und es ist live einfach nochmal anders als über Livestream. Also sei live dabei. Nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr treffen wir uns da. Nicht schon um 19 Uhr, sondern um 19.30 Uhr Lobpreis- und Gebetsabend für das neue Jahr. Wenn du selber persönliche, spezifische Gebetsanliegen hast, auch für dich, dann bring die gerne mit. Ja? Druck sie aus, schreib sie auf den Zettel, wie auch immer. Bring sie mit, wenn du uns sie vorher per E-Mail schicken möchtest, kannst du sie uns auch gerne per E-Mail schicken an info@glorylife.net. Aber einfach bring deine Gebetsanliegen, auch deine persönlichen Gebetsanliegen mit ein. Ja? Wir wollen an diesen Gebetsabenden auch, also wir werden nächste Woche jetzt am Donnerstag einen Gebetsabend haben und dann die Woche drauf nochmal einen Gebetsabend und am dritten Donnerstag in der Fastenzeit werden wir dann einen prophetischen Abend haben mit Tim Karsketten, den die meisten von euch schon kennen, der eigentlich jedes Jahr in der Daniel-Fastenzeit hier aufschlägt, preist den Herrn und uns prophetisch dient. Also lasst uns wirklich diese Fastenzeit wirklich richtig intensiv erleben. Lasst uns da einklinken, lasst uns da eins machen, weil das hat einfach Kraft, wenn wir alle zusammen auch da reingehen. Es hat Kraft. Du wirst merken, es ist leichter. Ich habe mitbekommen, inzwischen habe ich gehört auch von anderen Gemeinden, die tatsächlich auch fast zur gleichen Zeit fasten und beten wie wir. Also da hat es umso mehr Kraft, ja, wenn viele auch im Leib Christi beten und fasten. Also lasst uns da mit dabei sein, lasst uns da einklinken und sei einfach live dabei bei den Gebetsabenden und auch beim prophetischen Abend. Wie gesagt, die Infos liegen aus am Welcome-Tisch und dann kannst du dich einfach mit einklinken. Preist den Herrn.